Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde. Hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 32, Vers 3 bis 5. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen, und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Gott segne dieses Wort. Freiheit in Reue. In diesem Psalm hier von König David lernen wir, dass es wichtig ist, uns, wenn wir Sünde begangen haben, uns unserer Schuld zu bekennen vor Gott und dieses ihm zu gestehen und nicht irgendwie zu vertuschen oder schönreden oder Gott merkt das nicht oder so oder wie auch immer oder einfach an der Sünde festzuhalten, wenn wir in der Sünde irgendwie gefangen sind. Ganz im Gegenteil, was passiert dann ist, wenn wir da festhalten dran, dann werden wir schwächer und schwächer und Gott möchte, dass wir uns von der Sünde lossagen. Und das ist seine Einladung und das lesen wir hier ganz, ganz wunderbar bei David, der dann eben dann die schwere Hand Gottes sozusagen fühlte und wir fühlen das auch, wenn wir Sünde begehen. Und dass wir dann loslassen können und dann Gott gestehen, was los ist, dass wir Sünde begangen haben und in Reue zu ihm kommen. Und da liegt die Freiheit, das ist Freiheit in Christus. Nicht Freiheit sozusagen, ich kann dies und das tun, weil mir das gefällt oder weil andere Leute das sagen. Nein, das ist keine Freiheit, das ist Zwang. Und wir haben Freiheit in Reue eben durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn hier verspricht er uns auch in dem Psalm im Alten Testament, dass er uns vergibt und uns unsere Schuld wegnimmt. Also das kann manchmal auch ein bisschen dauern, das ist nicht so leicht, wenn wir viele oder über längere Zeit Sünde begangen haben. Aber mit Gottes Hilfe ist es möglich, ist es immer möglich durch Christus, ihn zu fragen, dass er uns hilft, von der Sünde loszulassen und dann Freiheit in Christus zu erfahren. Nicht aufgeben, manchmal dauert das ein bisschen länger und das ist auch meine Erfahrung. Geht immer ins Wort und erinnert euch daran hier, an diesen Psalm und auch was unser Herr Jesus Christus dann sagt, dass er ist ja gekommen, um Sündige zu befreien von der Sünde. Und das ist unsere Einladung, zu ihm zu kommen. Und er wird uns immer helfen und da weiter in Freiheit in ihm, in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen. Und das ist echte, das ist Freiheit in Reue. Und das ist wahre Freiheit. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen Psalm von König David im Psalm 32, wo wir lernen, dass es keinen Sinn macht, so zu tun, als wenn Sünde nicht da wäre, sondern das ist die offene Einladung, loszulassen von der Sünde mit deiner Hilfe. Alleine können wir das nicht bewerkstelligen, das geht nicht. Alleine ohne dich, Herr Jesus, geht's nicht. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zu dir kommen und loslassen von der Sünde mit deiner Hilfe durch den Heiligen Geist, der uns allen in die Herzen spricht und uns reinigt von der Sünde. Und die unsere Sünde sogar wegnimmt. Das heißt, Gott hat dieses gar nicht mehr in Erinnerung. Und das ist so, wer du bist, unser Jesus. Und das ist wahre Freiheit in Reue. Und wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit. Beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.